Bastians Augen glänzten, dann sagte er entschlossen, »Aber erst muss ich noch was anderes tun. Ich muss zu Herrn Koriander gehen und ihm sagen, dass ich das Buch gestohlen und verloren habe.« Der Vater griff nach Bastians Hand. »Hör mal, Bastian, wenn du willst, dann erledige ich das für dich.« Bastian schüttelte den Kopf. »Nein, das ist meine Angelegenheit. Ich will das selbst machen und am besten gleich.« Er stand auf und zog sich den Mantel an. Der Vater sagte nichts, aber der Blick, mit dem er seinen Sohn ansah, war überrascht und respektvoll. Nie zuvor hatte sein Junge sich so verhalten. »Ich glaube, auch bei mir wird es noch ein bisschen dauern, bis ich mich an die Veränderung gewöhnt habe.« »Ich komme bald zurück. Es wird bestimmt nicht lang dauern. Diesmal nicht.« Als er vor Herrn Korianders Buchhandlung stand, sank ihm doch noch einmal der Mut. Er blickte durch die Scheibe, auf der die geschnörkelten Buchstaben standen, ins Innere des Ladens. Herr Koriander hatte gerade einen Kunden und Bastian wollte lieber warten, bis der gegangen war. Er begann, vor dem Antiquariat auf und ab zu gehen. Es fing wieder zu schneien an. Endlich verließ der Kunde den Laden. »Jetzt«, befahl sich Bastian. Er dachte daran, wie er Grau Graman in der Farbenwüste Goab entgegengetreten war. Entschlossen drückte er auf die Klinke. Hinter der Bücherwand, die den dämmerigen Raum am anderen Ende begrenzte, war ein Husten zu hören. Bastian näherte sich ihr, dann trat er ein wenig blass, aber ernst und gefasst vor Herrn Koriander hin, der wieder in seinem abgewetzten Ledersessel saß, wie bei ihrer ersten Begegnung. Bastian schwieg. Er hatte erwartet, dass Herr Koriander zornrot auf ihn losfahren würde, dass er ihn anschreien würde, Dieb, Verbrecher oder irgendetwas derartiges. Stattdessen zündete sich der alte Mann umständlich seine gebogene Pfeife an, wobei er den Jungen durch seine lächerliche kleine Brille aus halb zugekniffenen Augen musterte. Als die Pfeife endlich brannte, paffte er eine Weile angelegentlich und knurrte dann, »Na, was gibt's? Was willst du denn schon wieder hier?« »Ich«, begann Bastian stockend, »ich hab Ihnen ein Buch gestohlen. Ich wollte es Ihnen zurückbringen, aber das geht nicht. Ich hab's verloren oder vielmehr, jedenfalls ist es nicht mehr da.« Herr Koriander hörte zu paffen auf und nahm die Pfeife aus dem Mund. »Was für ein Buch?« »Es war das, in dem Sie gerade gelesen haben, als ich das letzte Mal hier war. Ich habe es mitgenommen. Sie sind nach hinten zum Telefonieren gegangen und es lag da auf dem Sessel und ich habe es einfach mitgenommen.« »So, so. Mir fehlt aber kein Buch. Was für ein Buch soll denn das gewesen sein?« »Es heißt Die unendliche Geschichte. Es ist von außen aus kupferfarbener Seide und schimmert so, wenn man es hin und her bewegt. Zwei Schlangen sind darauf, eine helle und eine dunkle, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Innen ist es in zwei verschiedenen Farben gedruckt, mit ganz großen, schönen Anfangsbuchstaben.« »Ziemlich sonderbare Sache, so ein Buch habe ich nie besessen. Also kannst du es mir auch nicht gestohlen haben. Vielleicht hast du es woanders geklaut.« »Bestimmt nicht, Sie müssen sich doch erinnern. Es ist«, er zögerte, aber dann sprach er es doch aus, »es ist ein Zauberbuch. Ich bin in die unendliche Geschichte hineingeraten beim Lesen, aber als ich dann wieder herauskam, war das Buch weg.«